Es kann sich eben nur um einen willkürlichen Missgriff des ungeschickten Kanzleibeamten handeln, sagen uns die Diplomatiker, denn die beiden Urkunden sind zweifellos echt. Für uns andere Menschenkinder steht nun im Gegenteil nicht so fest, als dass mindestens die Neuausfertigung eine Fälschung ist, und zwar keine praktische Fälschung, denn dann würde man nicht eine größere Anzahl von Villen ausgelassen haben, sondern eine Fälschung der spätmittelalterlichen universalen Aktion. Wir werden in dieser Annahme umso mehr bestärkt, wenn wir von anderer Seite erfahren, der Schreiber der Neuausfertigung habe auch in grafischer Hinsicht ein absonderliches Verfahren in Anwendung gebracht. Er schrieb nicht seine natürliche Schrift, sondern kam auf den Einfall, die Schriftzüge der Vorurkunde ängstlich nachzuahmen. Aber man höre und staune, er zeichnete die Schriftvorlage nur in einzelnen Merkmalen nach. In ebenso vielen anderen Merkmalen weist seine Ausfertigung konstante Abweichungen von der Vorlage auf. Dieser Fälschertrick ist uns von den Reichenauer und Maximiner Fälschungen her gar wohl bekannt. Wie die Neuausfertigung ist auch die Vorurkunde eine Fälschung, was sich unter anderem durch folgenden Befund verrät. In der Vorurkunde ist nach dem Worte in pago für die Eintragung des Gaunamens eine Lücke gelassen. Verfasser und Schreiber der ersten Urkunden hätten also nicht gewusst und von dem Nienburger Abt nicht erfahren können, in welchem Gau die Schenkungen gelegen wären. Und die Nienburger hätten eine so lückenhafte Urkunde angenommen, ohne zu veranlassen, dass der kleine Mangel abgestellt werde. In der Neuausfertigung finden wir übrigens den Gaunamen in pago sirmuti angegeben. Unsere beiden Diplome sind charakteristische Ausflüsse der universalen Fälschungsaktion und bilden eine Fälschungseinheit. Wie alle sogenannten Vorurkunden und korrespondierenden Neuausfertigungen gehören sie eng zusammen. Ursprünglich als eine Fälschung gedacht, ließ die Unsicherheit über die wesentlichen Bestandteile der Fälschung, Namen des Ausstellers und Empfängers, passende Datierung zu den genannten Personennamen usw., es ratsam erscheinen, das Falsifikat auf einer elastischen Basis zu errichten, indem man mehrere Angaben zur Wahl bot. Existiert zu einer Vorurkunde eine sogenannte Neuausfertigung, so ist das ein Zeichen dafür, dass der Fälscher absichtlich wegen Unsicherheit in gewissen wesentlichen Punkten, Namen, Daten, Schrift usw. so weiter, zweideutige Angaben machen wollte. Im Folgenden werden weitere Belege für diesen Fälschertrick gegeben. Zweitens, von einem Zollprivileg Ottos IV. Für die Stadt Braunschweig vom Januar 1199 haben wir zwei besiegelte Originale. Das zweite ist grafisch viel besser ausgestattet und nennt 4 Zeugen mehr als das erstere, darunter den Bischof Herbert von Hildesheim, der im Januar 1199 noch nicht Bischof gewesen, sondern erst im Herbst dieses Jahres gewählt sein kann. Siehe Breslau, Seite 310. In diesem Falle hat die Unsicherheit über den Beginn der Regierung des Hildesheimer Bischofs die zweimalige Mache der Fälschung verursacht. Drittens. Vorurkunde Ottos des I., STR-Nummer 449, und Ausfertigung Ottos des II., STR-Nummer 564, beide für Magdeburg. Auch bei dieser Neuausfertigung ist dem Kanzleibeamten in einem wichtigen Punkte ein Versehen unterlaufen. Natürlich, kann man auch ausrufen, denn was hätten wohl Neuausfertigungen anders bezwecken sollen, als dass die Notare Missgriffe begingen? In der Fehlerhaftigkeit besteht ja gerade das Wesen der Neuausfertigung. Vorweg mag darauf hingewiesen sein, dass bei allen diesen Falsifikaten, die ja spätmittelalterliche gelehrte Fälschungen sind, der rechtliche Inhalt als Erdichtung ganz und gar nebensächlich behandelt wurde und dass das Hauptgewicht auf die Namen des Ausstellers, Empfängers, der Zeugen und in Verbindung damit auf die entsprechenden Daten gelegt wurde. Gewöhnliche Schenkungs- und ähnliche Urkunden sind nicht der Schenkung wegen erdichtet worden, sondern die Schenkung soll nur die Möglichkeit bieten, gewisse erdichtete Persönlichkeiten als historische Faktoren einzuführen. Über unsere Magdeburger Diplome weiß nun Urlitz Folgendes zu erzählen. Für beide Diplome lieferte der Herr L.H., bezeichnete Notar, das Konzept, aber nur ST564 von Otto II. Ist von ihm auch geschrieben, während sein Genosse L.G. die Urkunde Ottos I. ST Nummer 449 ausfertigte. L.H. beging nun bei ST564 das Versehen, die nur für Otto I. passenden Jahresmerkmale einzusetzen. Es sollte jedoch bei diesem einem Versehen nicht sein Bewenden haben, denn, wie Urlitz weiter berichtet, diese Urkunde Ottos II. Mit den falschen Jahresmerkmalen wurde dann von L.G. wieder als Vorlage für eine dritte Urkunde Ottos II. ST565 benutzt und so gingen, wie das ja selbstverständlich ist, die falschen Daten auch in diese Urkunde über. Somit war also glücklich beiden Notaren das fatale Versehen unterlaufen.